Ganz Frankfurt scheint unter Kurs zu stehen. Alle sind so verkniffen und machen diese fahrigen, eckigen Bewegungen. Blum beschloss, Heckensecker nicht erst anzurufen. Telefonieren verzögert alles nur. Einfach hin und den Mann gegriffen. 5 Pfund Koks. Das ist doch Chemie. Auf Malta hatte Blum aus der rumliegenden Perücke eines italienischen Mobsters einen Gepäckschein geklaut. Seitdem war er im Besitz eines Koffers mit 20 Rasierschaumdosen voller Kokain. Und eines Arschs voll Sorgen. Rossi hatte ich bestimmt schon im Visier. Das alles hatte er seinem australischen Kumpel Larry zu verdanken. Wenn ich das Zeug vertickt habe, lade ich Larry in meine Bar ein. Frei saufen für immer. Auch ließ sich der Stoff gar nicht so leicht an den Mann bringen. Sein 100.000-Mark-Deal hier in Frankfurt jedenfalls war geplatzt. Diese Dealer-Type war mir gleich suspekt. Der Gelegenheitsdealer war eigentlich ein zu groß gewachsener Werbeschnösel von nicht mal Mitte 20. Ich hätte gleich eine Hermes verkaufen sollen. Aber der Münchner Großdealer war ein ganz anderes Kaliber. Der hätte ihn, wenn er gewusst hätte, wie viel Koks bei Blum zu holen war, sicher um die Ecke gebracht. So. Unterwegs stellte Blum sich in einen Tschibo und blätterte in den Zeitungen. Was hat der Lange bloß gemeint? Da war es. Unter den vermischten Nachrichten. Kokain im Café. Nach einem vertraulichen Hinweis haben Beamte des Bayerischen Landeskriminalamtes 1,6 Kilogramm Kokain in einem Hotel am Münchner Hauptbahnhof entdeckt. Ein 28-jähriger Italiener hatte es in Maxwell-Café-Dosen in seinem Gepäck versteckt. Es ist die bisher größte in Bayern beschlagnahmte Menge der Modedroge. Die Polizei vermutet, dass der Italiener einem internationalen Rauschgiftring angehört, der in der deutschen Szene Fuß fassen will. Blum legte die Zeitung weg. Internationaler Rauschgiftring. Wie fühlt man sich, Herr Blum, wenn man es mit einem internationalen Rauschgiftring zu tun hat? Man fühlt sich den Umständen entsprechend. Wichtig ist, wie immer im Leben, das Glück nur in kleinen Dosen zu sich zu nehmen. So verschmerzt man es leichter, wenn es einem entzogen wird. Denn das Glück ist die teuerste Droge. Der Schneemann. Hörspiel in 2 Teilen nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Jörg Fauser. Hörspielbearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. 2. Teil Tiger in Arizona. Als Blum vor dem Haus stand, das Heckensecks Visitenkarte als Adresse angab, bedauerte er es, vorher nicht angerufen zu haben. Die Adresse stimmt. Aber es waren 2 Dutzend Firmen im Haus und eine klang dubioser als die andere. Unter welcher konnte sich Heckensack verbergen? Von wegen Firmenberater. Das sind doch bestimmt alles Tarnorganisationen, internationaler Rauschgift und Spekulantenringe. Hier, Parterre, Dimco International, Nord-Süd Aviation. 1. Stock. Smolsky Telecommunication, Reality Holding. 2. Stock, Symposium, Institut für Mittelstandsfragen. 3. Stock. Da standen 3 Abkürzungen. TWNF, EAS, ICA. Hinter einer davon muss Hackensack stecken. An der Eingangstür hing in schwerem Messing zur gefälligen Beachtung: Betteln und hausieren zwecklos. Als Bettler fühlte sich Blum noch nicht, aber was das Hausieren anging, war er sich nicht so sicher. Er nahm den Fahrstuhl. Im 3. Stock gab es den Transworld Nature Fund, die Evangelisation Asien-Südamerika und die International Consulting Agency. ICA Frankfurt? Na bitte. Ein mit Reißzwecken befestigtes Schildchen war auf die Tür geheftet. Nicht sehr üppig. Blum klopfte an. Er hörte ein Parkett knarren. Dann wurde die Tür vorsichtig nach innen geöffnet. Ja. Dach. Eine Dame mit grauem Pagenkopf, Hakennase, schmalen farblosen Lippen und prüfenden Augen hinter einer Brille musterte Blum eingehend. Sind Sie der Fahrer? Dann geben Sie mir die Sachen. Nein, mein Name ist Blum. Ich bin ein Geschäftspartner von Mr. Hackensack. Das hier ist doch das Büro von Mr. Hackensack, oder? Mr. Hackensack ist zurzeit nicht hier. Aber ich kann ihn doch hier erreichen. Vielleicht eine Mitteilung hinterlassen? Na gut. Kommen Sie rein. Das Büro der ICA war so bescheiden, wie der Name der Firma pompös war. Ein verschrammter Schreibtisch, ein Aktenschrank, ein Garderobenständer und an der Wand als einziger Farbtupfer ein Werbekalender aus einer Apotheke. Das Bild des Monats März, ein giftgelber Krokus. Durch das einzige Fenster fiel gerade so viel Licht, dass man erkennen konnte, ob man zum Telefonhörer oder zum Garderobenständer griff. Darf ich fragen, seit wann Sie Geschäftspartner von Mr. Hackensack sind? An der Art, wie sie das Wort Geschäftspartner aussprach, merkte Blum, dass er auf schwierigem Terrain operierte. Eigentlich erst seit letzter Woche. Wir haben uns auf Malta kennengelernt. Mhm. Und Harry, also Mr. Hackensack, bat mich, bei ihm in Frankfurt vorbeizusehen. Er wollte mich geschäftlich beraten. Können Sie mir sagen, um welche Art von Geschäft es sich dabei handelt, Herr... Blum. Wie Blume, ohne E. Ja, wissen Sie, ich fürchte, das ist eine Sache, die ich gerne mit Mr. Hackensack persönlich besprechen möchte. Tja, Herr Blum, soweit ich weiß, ist Mr. Hackensack erst Montag wieder hier. Wie bitte? Ich werde ihm dann sagen, dass Sie bei uns waren. Und wenn er es für wichtig hält, wird er sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Was? Vielleicht lassen Sie mir Ihre Karte da. Oder schreiben Sie mir auf, wo Sie zu erreichen sind. Ich bin nicht zu erreichen, ja? Hören Sie, sagen Sie Herrn Hackensack, ich meine Mr. Hackensack nur, ich hätte es außerordentlich bedauert, dass er nicht in der Lage war, mir Frankfurt zu zeigen. Frankfurt bei Nacht natürlich. Das hat er mir nämlich versprochen. Ja, da unten auf Malta. Aber gut, das außerordentlich können Sie auch streichen. Bedauert reicht. Falls es sich noch machen lässt, rufe ich an, ja? Wiedersehen. Er drehte sich um und verließ das Büro, ohne die Tür hinter sich zu schließen. Draußen wusste er plötzlich nicht mehr, warum er so heftig reagiert hatte. Was habe ich denn erwartet? Eine ganze neongleißende Etage in einem Wolkenkratzer, wo sich Hackensack und 123 Angestellte, assistiert von den neuesten IBM-Computern, Tag und Nacht darum bemühen, Leuten wie mir in ihrem Existenzkampf zu helfen. Er hatte sich wie ein Narr aufgeführt. Niedergeschlagen ging er ins Hotel zurück. Zurück zu Cora. Das Mädchen war ihm letzte Nacht zugeflogen. Und jetzt zauberte der Gedanke an sie beinahe so etwas wie ein Lächeln auf seine Lippen. 4, 5, 6, 7 blaue und ein bisschen Kleinzeug. Er hatte den Tag mit 100 Mille abschließen wollen. Habe ich meine Minidose Glück schon aufgebraucht? Du müsstest dich mal sehen. Was? Cora lag im Sessel und drehte am Radio. Machst ein Gesicht wie Jesus am Kreuz. Hey, Geld ist Leben, Baby. Und Leben ist heilig, oder? Sag nicht immer Baby zu mir, ich hasse das. Was hat denn ein Zuhälter immer zu dir gesagt? Welcher Zuhälter? Ach komm, tu bloß nicht so. Ach, du spinnst, Blum. 7, 9. Was ist denn das? Was? Na, hör mal. Sie hatte auf Kurzwelle geschaltet und war auf eine Frauenstimme gestoßen, die einen Code in die Nacht sprach. Eine geheimnisvolle Litanei der Zahlen. Irgendwo hatte Blum diese Stimme schon mal gehört. Doch er war zu erschöpft, um sie richtig einzuordnen. Das ist für die Agenten. Agenten? Wir leben in einer Welt voller Agenten, Cora. Wusstest du das nicht? Was tun die denn hier? Nur was wir alle tun. Sie sammeln Informationen und geben sie weiter. Nur die da sind Profis. Aber du bist doch kein Spion, oder? Das kommt darauf an. Ich spioniere auch. Wie wäre ich denn an das Koks gekommen, wenn ich das nicht ausgecheckt hätte? Das war doch Zufall, Blum. Es gibt keinen Zufall in dieser Branche. Und du meinst, wir sind Agenten, ich auch? Nein, du natürlich nicht, nein. Sowas wie du sprengt alle Apparate. Du meinst wirklich, die geben im Radio Nachrichten durch an Agenten? Mhm, natürlich. Wer ist denn die? Das spielt doch keine Rolle. Die, wir, alle machen es. Information ist Macht. Nimm zum Beispiel meine 5 Pfund Koks. Ja? Jeder, der davon weiß, ist im Besitz einer Information, die für bestimmte Leute einen großen Wert hat. Verstehst du? Du traust mir immer noch nicht. Oh doch. Doch, ich traue dir. Bis zu einem gewissen Grad. Aber am Ende regiert doch Betrug die Welt. Und der Verrat ist sein älterer Bruder. Wie kannst du denn damit leben? Wie kannst du in einer Welt leben, die nur aus Betrug und Verrat und Agenten und Angst und Bullen und Geld und Raub und Mord und Spionen und Macht besteht? Wirf doch einfach den Schlüssel weg und vergiss den Stoff. Wie bitte? Du sagst mir, ich soll den Schlüssel wegwerfen? Den Schlüssel zum Schließfach mit dem Kokain? Den Schlüssel zu 100.000 Mark? Den Schlüssel zu Freeport, Bahamas? Zu meinen nächsten 2, 3 Jahren? Du kannst doch auch von etwas anderem leben. Ach. Du hast doch selbst gesagt, du kommst immer durch. Aber mit diesem Zeug, das ist die Angst nicht wert. Wenn ich Schnürsenkel verkaufen müsste, hätte ich vielleicht nicht so viel Angst. Aber eins kann ich dir sagen. Die Angst davor, Schnürsenkel verkaufen zu müssen, ist viel größer als die Angst vor ein paar Rauschgiftsyndikaten oder ein paar Jährchen Knast. Für mich wäre Knast das Schlimmste. Na, Blödsinn, das Schlimmste ist, nichts mehr riskieren zu können. Mit einem Bein steht doch jeder sein ganzes Leben lang im Knast. Aber das andere Bein, das muss immer noch die volle Distanz gehen können. Verstehst du? Weißt du, in Amsterdam kenne ich einen Dealer. Der kennt sich aus. Der handelt auch mit Dope. Dem könntest du das Koks sofort verkaufen. Lass uns doch einfach hinfahren. Sie begann, sein Hemd aufzuknöpfen. Ihr langes Haar strich über seine Brust. Wenn du so alles kennst. Mhm. Vielleicht weißt du auch hier noch eine. Ich hätte gern mindestens ein paar Riesen in der Tasche, ehe ich mich auf Amsterdam einlasse. Sie löste seinen Gürtel und massierte seinen Bauch. Ich kenne einen. Ein bisschen außerhalb, auf dem Land. Der würde sicher 50 oder 100 Gramm kaufen. Jetzt streifte sie seine Hose runter. Mama mia, was für eine Frau. Prall und saftig und geschickt und liebenswert. Außer, dass sie nichts von sich preisgibt. Ist das nun schon die höchste Stufe des Glücks? Cora hatte irgendwo ein Auto aufgetan. Einen verschrammten Käfer, den ein früherer Besitzer mit Blumen bemalt hatte, an denen inzwischen der Rost fraß. Sag mal, willst du mir nicht verraten, wo wir hinfahren? Lass dich überraschen. Mit 100 Gramm Koks in der Tasche lege ich eigentlich keinen großen Wert auf Überraschungen. Was willst du mit dem Geld eigentlich machen, Blumen? Ich meine, wenn du alles kokslos geworden bist. Mit den Investitionen auf den Bahamas, das kann doch nicht dein Ernst sein. Er spürte, dass ihr an der Frage etwas lag. Er steckte sich eine Zigarette an und sah hinaus auf die vorbeiziehende Landschaft. Irgendwann mal würde ich gerne mit ein paar Freunden auf einer kleinen Insel leben. Ich meine, sie müsste ja nicht zu den Bahamas gehören. Vielleicht eine Bar betreiben. Nichts Modernes. Ein kühles Plätzchen am Hafen. Durchs Fenster kann man die Boote sehen. Ein paar Stühle draußen unter der Markise für die Touris. Ein Tagesgericht, sonst nur Sandwiches und Drinks, aber die besten der Gegend. Man könnte fischen gehen, ab und zu auf die Nachbarinsel, wo es ein Spielcasino gibt. Jeder macht in aller Ruhe das, was er will. Einmal in der Woche ginge ich mit dem Vizekonsum und dem englischen Romanschriftsteller und dem Schnapsschmuggler ins Bordell, der Geschichten wegen. Ach, Blum. Ich weiß. Du magst keine Geschichten, aber vielleicht brauchst du auch keine. Erinnerungen sind ja scheiße, aber Geschichten halten das Leben zusammen. Manchmal, wenn du den ganz großen Horror hast, ist eine gute Geschichte das Einzige, was noch hilft. Könnte ich auch auf deiner Insel leben? Es wäre nicht meine Insel, Cora. Aber deine Bar? Ja, meine Bar wäre es schon. Könnte ich in deiner Bar verkehren? Wenn du keine Geschichten machst. Weibergeschichten sind selten gute Geschichten. Du weißt doch, dass ich keine Geschichten mag. Ja, ich würde dir nicht gleich Lokalverbot geben. Ich mag dich, Blum, sagte sie leise und sah starr geradeaus auf die schnurgerade leere Straße. Schon lange hatte das keine Frau mehr zu ihm gesagt. Schönes Gefühl. Cora bog in eine Einfahrt ein und parkte das Auto neben einem silbrig glänzenden Mercedes 450. In dem verwilderten Garten stand ein weißer Bungalow. Rauch kräuselte sich aus dem Kamin. Der Mann, der sie an der Tür empfing, hätte mit seinem Shetland-Pullover, der Bastenmütze, dem grauen Schnurrbart und dem energischen Kinn Trevor Howard als Major Calloway sein können. Oder zumindest ein perfektes Double. Den dritten Mann hatte Blum zuletzt in Tanga mit arabischen Untertiteln gesehen. Was trinken Sie? Sherry, Port, Gin? Oder mögen Sie den hiesigen Apfelwein? Einen Whisky, bitte, wenn Sie einen haben. Aber sicher. Im Garten vergnügte Cora sich mit der Hausherrin Margot. Margot war vielleicht Mitte 20 und eine ätherische, dunkelhaarige Schönheit, neben der Cora reinster Bauernbarock war. Sie sind alte Freundinnen. Verstehe. Zum Wohl. Zum Wohl. Der Hausherr lächelte jetzt so ironisch wie Major Calloway im Film, wenn er mit Holly Martins, dem Schundautor, über Westernromane sprach. Freilich war Blum kein so begnadeter Schauspieler wie Joseph Cotten. Und Sie sind im Kokainhandel. Was hatte Calloway zu Martens gesagt? Ich wusste gar nicht, dass es in Arizona Tiger gibt. Nun, man nimmt eben mit, was kommt. Heutzutage kommt es auf Flexibilität an, nicht wahr? Wenn etwas rentabel ist, kann man sich nicht vornehm zurückhalten. Die Zeiten sind vorbei. Und wer läuft schon den ganzen Tag mit dem Betäubungsmittelgesetz unter dem Arm herum? Sie doch bestimmt auch nicht. Ja, Cora erwähnte Ihren Humor. Nehmen Sie selbst es nicht? Ich könnte auf den Geschmack kommen. Vor allem bei dem Stoff, den ich gerade habe. Wirklich erstklassig. Und wie viel steht zum Verkauf an? Blum sah Cora und Margot im Garten auf und ab gehen. Ein Dalmatiner tollte zwischen ihnen herum. Genug. Die Frage ist nur, ob Sie es sich leisten können. Eine gefährliche Droge, das. Zynisch, eitel und paranoid, diese Dame, das Coco. Ja. Sie ist das Luxusweibchen, das am Ende hinter allem steckt. Cherchez la femme. Ich rede vom Geld, nicht von Frauen. Was würden Sie denn für 100 Gramm verlangen? Ach, kommen Sie. Nur 100 Gramm? Nehmen Sie doch gleich ein Pfund. Da kriegen Sie schon fast sowas wie Mengenrabatt von mir. Später vielleicht. Aber für den Anfang genügen mir 100 Gramm. Ich muss mich natürlich erkundigen, ob wir das überhaupt auf die Schnelle zusammenbekommen. Blums Hand mit dem Whisky erstarrte in der Bewegung. Bitte? Was heißt das denn? Ich nehme an, Sie wären über einen Scheck nicht sonderlich glücklich. Wir müssen also Bargeld beschaffen. Was macht ihr eigentlich alle für ein Theater um dieses Bargeld? Überall heißt es, Bargeld ist knapp, Bargeld ist schwierig, Bargeld ein Problem. Dabei schwimmt doch jeder im Geld. Sie als Geschäftsmann... Ach, hören Sie doch auf mit dem Schmus. Für Sie bin ich auch nur eine miese Dealerratte, die man so lange hinhält, bis man sie einseifen kann. Ich verstehe Ihre Aufregung nicht. Blum hatte die Nerven verloren. All der Ärger und die aufgestaute Angst waren aus ihm herausgebrochen. Wenn Sie 2 Tage Zeit haben, können Sie selbstverständlich Ihr Bargeld bekommen. Hören Sie, ich habe aber keine 2 Tage Zeit. Hat Cora Ihnen das nicht gesagt? Na gut. Wie viel wollen Sie jetzt für 100 Gramm? 15 Mille. Das ist viel Geld. Es ist doch viel Kokain. Der Major nickte und erhob sich etwas steif aus seinem Fauteuil. Dann rufe ich jetzt die Interessenten an. Ich habe aber nicht viel Zeit. Meister. Blum blickte in den Garten und sah, wie die Sonne hinter den Tannenwäldern versank und Cora und Margot miteinander lachten. Ich mag dich, Blum. Was hat sie damit gemeint? Genauso gut hätte sie sagen können, ich mag meinen Steak gern durchgebraten. Sie bekommen Ihr Geld. Noch heute Abend. Ach, das ist ja nett von Ihnen. Aber ich weiß nicht, ob ich so lange warten kann. Wir wollten heute Abend noch nach Amsterdam. Sie kaufen dort ein? Ja, Edamer. Blum wanderte unruhig in dem großen Raum umher, betrachtete die Bilder an den Wänden und fand in einer Ecke unter 2 gekreuzten türkischen Säbeln eine mit Kreide beschriebene Schiefertafel. Mit 10 wird der Mann zum Tier. Mit 20 ist er ein Wahnsinniger. Mit 30 ein Versager. Mit 40 ein Schwindler und mit 50 ein Verbrecher. Von wem ist das? Von einem japanischen Dichter. Ich habe es bei Henry Miller gefunden. Wie alt sind Sie, Blum? 39. Sie da. Und ich bin 49. Blum saß auf dem Klo. Oh Mann, das Koka treibt ganz schön. Seine Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Kalter Schweiß stand ihm auf der Stirn. Seine Hand, die das Klopapier hielt, zitterte. Ich hab's ihm nicht gesagt. Er wollte gerade abziehen, als er Coras Stimme vor der Tür hörte. Ich würde es ihm auch nicht sagen. Es wäre aber nicht fair. Ich hab ihm schließlich einiges zu verdanken. Stell dir vor, du sagst ihm das. Du weißt doch nicht, wie er reagiert. Das genügte Blum. Mehr brauchte er nicht zu wissen. Ich hatte recht. Ich hätte mich gleich auf meinen Instinkt verlassen sollen. Sie haben sie auf mich angesetzt. Die wussten natürlich, dass ich auf ihren Typen fliege. Mit 40 ist man kein Geheimnis mehr. Und jetzt überlegt sie sich, ob sie nicht doch einen Tisch machen soll. Der klassische Fall. Sie hat sich in mich verknallt. Naja, klingt zwar unwahrscheinlich, aber das Unwahrscheinlichste ist immer das Richtige. Je unwahrscheinlicher, desto richtiger. Und wenn es um Geld geht, ist es immer noch richtig, von jedem anzunehmen, dass er ein Betrüger ist. Die Damen waren weitergezogen. Blum konnte das Örtchen unbeobachtet verlassen. Betrug und Verrat. Verrat und Betrug. Die alten Brüder. Der Major saß in seinem Sessel. Der Dalmatiner neben ihm knurrte. Ist schon gut, Orlando. Das ist Herr Blum, unser neuer Kokainhändler. Sieht fast so aus, als möge er sie nicht, Blum. Na und? Sein Pech. Sagen Sie mal, wer war denn der alte Händler? Hä? Hermes? Der Major runzelte die Stirn. Ah, also richtig, Hermes. Gut zu wissen, sehen Sie? Blum fragte sich, ob er es bis zum VW schaffen würde, wenn der Major den Hund auf ihn hetzte. Wie meinen Sie das? Sie wissen ganz genau, wie ich das meine. Setzen Sie sich doch, Blum. Macht mich ganz nervös, wenn Sie so dastehen. Und übrigens, sagen Sie Hermes einen schönen Gruß, aber wenn er den Stoff will, muss er sich selbst bemühen. Er rannte durch den Garten zum Käfer. Scheiße. Herr Cora hat die Kiste abgeschlossen. Es blieb ihm nichts anderes übrig. Er rannte einfach weiter, durch den Matsch, den Schlamm. Hinter sich hörte er den Hund bellen, doch niemand folgte ihm. Ich habe Sie überrascht. Ist doch immer von Vorteil, ein bisschen schneller zu sein als die anderen. Keuchend erreichte er die Straße, rannte die Böschung hinunter und verschwand im Wald. Der Zug nach Amsterdam war pünktlich. Blum ließ sich in der ersten Klasse nieder. Das Abteil war überheizt. Die roten Polster mit den aufgewärmten Ausdünstungen von Schweiß und Parfum erinnerten ihn an die Salons altmodischer Bordelle in Algeciras oder Ceuta. Er saß am Gang, die Hand auf dem Musterkoffer. Blum fiel auf, wie verkrampft auch die anderen Männer da hockten. Seine Zigarette schmeckte nach Dung. Über sein rotes Gesicht rann der Schweiß. Wir sind alle Sklaven auf Urlaub. Draußen lag die flache Landschaft in schwefligem Dunst. Blum musste auf die Toilette. Den Musterkoffer nahm er mit. Als er auf den Gang trat, sah er einen Mann vor dem WC stehen, den er kannte. Die Bastenmütze, der Shetland-Pullover, der ironische Zug um den Mund. Panik stieg in ihm hoch. Sein Herz raste. Er rannte durch den Gang davon. Der Koffer stieß hart gegen die Türe. Am anderen Ende des Zuges versteckte er sich samt Musterkoffer in einer Abteiltoilette. Er glaubte, in dem Gestank zu ersaufen. Amsterdam, mon amour. Blum lag auf dem Bett und starrte durch das Fenster auf das Dach des Nachbarhauses. Zwei Möwen hockten auf dem Kamin und es sah aus, als starrten sie zurück. Vom Dammrack hörte er den Leierkasten, der schon den ganzen Tag dasselbe Lied spielte. Während er dem Läuten in der Leitung zuhörte, stellte er sich vor, das Telefon stehe in einem leeren Raum. Ausgeräumt, aufgeflogen, verlassen. Nur der gelbe Krokus leuchtet noch an der Wand. Hallo. Ja, hallo. Mr. Hackensack? Hier ist Blum. Sie erinnern sich doch an mich, Blum. Sind Sie das, Mr. Hackensack? Mr. Hackensack? Nein, hier ist nicht Hackensack. Wer sind Sie? Ich bin ein Geschäftspartner von Mr. Hackensack. Ich war letzte Woche schon bei Ihnen, da habe ich mit einer Dame gesprochen. Ah. Sehen Sie, die Dame gibt es nicht mehr. Oh, oh. Wir haben gar nicht erfahren, dass Sie hier waren. In welcher Angelegenheit wollen Sie Mr. Hackensack sprechen? Er wollte mich wegen einer Investition beraten. Inzwischen habe ich schon investiert, aber einige Schwierigkeiten mit der weiteren Abwicklung, wenn Sie mich verstehen. Möglich. Ja. Ja. Kann ich denn nicht selbst mit Mr. Hackensack... Ich fürchte, das wird im Moment nicht möglich sein. Mr. Hackensack ist nicht hier. Wir haben einige Probleme mit der Reorganisation. Verstehe, natürlich, ja. Aber vielleicht könnten Sie ihm eine Nachricht übermitteln. Sagen Sie ihm, ich sei in Amsterdam und würde gerne mit ihm Kontakt aufnehmen. Sagen Sie ihm, es geht um Chemie. Chemie? Ja, ja, ja, er weiß dann schon Bescheid. Chemie und Information. Ich bin im Hotel Rodaleo. Und wie war Ihr Name noch? Blum buchstabierte seinen Namen. Ich hoffe, Sie können sich noch eine Weile gedulden, Mr. Blum. Bitte hören Sie, es geht... Doch der Mann hatte bereits aufgehängt. Blum ging chinesisch essen. In einer Straße am Rand der Altstadt fand er ein gediegen wirkendes Restaurant, das völlig leer war. Ein alter Mann, auf dessen polierter Glatze noch vier weiße lange Haare wie Zuckerwattefäden wehten, brachte ihm Haifischflossensuppe, Morcheln, gebratene Garnelen, Reiswein. Dach, meine Wung. Ein neuer Gast betrat das Restaurant. Moi. Der junge Mann trug ein altes Tweed-Jackett und Jeans. Die Chinesen begrüßten ihn mit erkennbarer Vertraulichkeit und er setzte sich einige Tische weiter mit dem Gesicht zu Blum. Er verschwendete keinen Blick an die Karte, sondern wisperte dem alten Chinesen etwas zu. Blum widmete sich wieder seinem Essen. Dabei beobachtete er, dass der Schnösel nur ein Schälchen Suppe zu sich nahm und dann Kaffee bestellte. Dann sah er, wie er eine kleine Schnupftabakdose hervorholte, sich etwas von dem Inhalt auf den Handrücken streute und es genüsslich in die Nase zog. Blum holte postwendend sein Röhrchen aus der Hosentasche und machte es ihm nach. Links, rechts und nochmal. Gute Stoff. Die Chinesen taten, als sähen sie nichts. Wir können ja tauschen. Du lässt mir an deinem riechen und ich dir an meinem. Der Mann stand auf und trug seine Kaffeetasse an Blums Tisch. Der Orte hat dir also tatsächlich zu essen gegeben. Und? Warum nicht? Ist ja schließlich ein Restaurant hier. Und die Schlitzaugen, die leben davon, dass sie mir was zu essen bringen. Ist dich nicht aufgefallen, wie brechend vor sie ist? Ja, schon. Schau die Wand. Die Wand? Sehe nicht, dass er da ein Bild von dem Boxeraufstand drüber gehängt hat. Drüber gehängt? Über was? Na, über die Blut. Dass da gespritzt ist. Blut? Welches Blut? Blut und ein bisschen Hirn auch. Vor 3 Wochen ist ja abends die israelische Mafia vorgefahren. Echt? Hat die ganze chinesische Heroinhandel auf einen Schlag abgestellt. Und dafür sieht sie doch wieder ganz manierlich aus, wie? Ja, sehr manierlich. Und die Küche? Ausgezeichnet. Noch eine kleine Prise? Blum schüttelte den Kopf. Sag mal, du kennst nicht zufällig eine Blonde, die Cora heißt? Doch. Und du bist der Blum. Nimm's. Stimmt. Woher hast du gewusst, dass ich hier bin? Reiner Zufall. Ich heiße Ted. Und ich dachte immer, in dieser Branche gäbe es keine Zufälle. Hallo, Blum. Cora lächelte, als sie vor ihm stand. Ach, guck an. Blum hatte gar nicht mitbekommen, dass sie das Restaurant betreten hatte. Ich hab dir doch gesagt, ich habe einen besonderen Bezug zu Amsterdam. Mhm. Blum starrte Cora finster an. Da ist da wirklich ein guter Stoff. Sag ich doch. Aber der Markt ist momentan einzige Chaos. Das macht es ein bisschen schwierig. Wie viel hast du davon? Hat dir Cora das nicht gesagt? Ich habe nur gesagt, dass es schade wäre, wenn du nicht kommen würdest. Ja, ja, ja. Ich habe noch etwa 2400 Gramm davon. Wenn du alles nimmst, mache ich den Sonderpreis. Was würdest du dafür haben, Wolle? Blum nannte einen Preis in Gulden. Er merkte, dass Cora ihn ansah. Dann wechselte sie einen Blick mit dem Dealer. Auf Bargeld muss ich bestehen. Bei solchen Rabatten ist Bargeld unerlässlich, hörst du? Möglichst in großen Scheinen. Aber ich nehme natürlich auch Kleingeld. Da fällt mir das Guano ein. Was? Guano? Genau. Der einzige Hake ist, dass es irgendwo in der südchinesischen See rumgondelt. Aber darum sollte das ja nicht scheitern. Das ist nur eine Frage der Logistik. Moment mal, ganz ruhig. Ja? Was willst du? Du willst mir für das Kokain Guano geben? Mensch, Blum. Was? Weißt du, was ein Pfund Guano wert ist? Du müsstest nur noch mit Kau fliegen und die Ladung nehmen. Das ist alles koscher, Blum. So wie du, was? Cora schob beleidigt ihre Unterlippe vor. Bleiben wir bei Geschäft. Ich muss dich und deine Stoff in meine laufenden Deals integrieren. Oder Deals sind ein Teil von einem komplizierten System, wie Zahnräder, die ineinander greifen. Die Kokain muss ein Teil von der Maschine werden, wie die Guano und die Schiffsladung mit der neuen japanischen Taschenlampe. Aber ich habe nicht die geringste Lust, in deiner Maschine ein kleines Zahnrädchen zu werden. Mit 5 Pfund Kokain bist du nicht gerade ein kleines Rädchen. Ja, oder ein großes Rädchen, ist doch vollkommen egal. Ich will überhaupt kein Rädchen werden, verstehst du? Ich bin mein eigenes Geschäft. Hab ich immer so gemacht. Immer eine Ein-Mann-Firma. Keiner unter mir, keiner über mir, keiner neben mir. Nur ich. Bin ich immer tadellos zurechtgekommen damit. Werd ich auch in Zukunft nicht mehr ändern, mein System. Habt ihr das kapiert? Keine Kommission, kein Termingeschäft, keine Schecks, gar nichts. Bei mir wird nur bar bezahlt. Immer. Grundsätzlich. Direkte Methode, direkter Weg. Und ich dachte, ihr würdet so gut zusammenpassen. Du mit deinen Zahlen und Agenten und Bahamas. Blum stand auf und legte ein paar Scheine für das Essen hin. Du hast mir nicht richtig zugehört, Cora. Naja, warst dir auch zu beschäftigt hinter meinem Rücken, was? Muss das ja Hermes mit Informationen versorgen. Sag ihm nur, ich habe den Stoff noch. Ganz allein. Blum hat ihn noch. Und Blum verkauft ihn noch. Meistbietend. Cash und Carry. Die alte Methode. Also? Ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Die Bar lag mitten in der Altstadt. Es war nicht gerade die Pegasus-Bar im Hotel Phoenicia auf Malta. Und es war schon gar nicht die Bar, die er aufmachen würde, wenn er erst seine eigene Insel gefunden hatte. aber das Bier war kalt. Genau, Jennifer, als du bliebst. Neben Blum drängte ein Mann an den Tresen. Nette Kneipe, hm? Nichts gegen zu sagen. Auch aus Deutschland? Ja, wie Sie hören. Noch ein Jennifer. Sie auch? Nein, danke, ich bleibe bei meinem Bier. Bier und Bargeld, wie? Da haben Sie völlig recht. Nette Stadt, Amsterdam. Ja, je nachdem. Sind Sie öfter hier? Wie die Geschäfte so laufen. Darf man fragen, welche Branche? Vermittlungen. Das ist ja ein weites Feld. Mhm. Und was vermitteln Sie so? Na, man nimmt, was kommt. Chemie und Information vorwiegend. Und was ist Ihre Branche? An- und Verkauf, Import, Export. Südfrüchte, Ersatzteile, Plastiktüten? So in der Art, ja. Es kommt eben darauf an, was in den Plastiktüten drin ist. In den meisten Plastiktüten ist Chemie. Das sagen Sie. Hat heutzutage natürlich nicht die beste Presse, die Chemie. Wissen Sie, in meiner Branche ist die Presse eigentlich nur zum Einwickeln der Ware da. Und mit Vorurteilen wird man auch nicht alt in unserem Geschäft, habe ich recht. Genau, richtig. Das sage ich auch immer. Ja, kommen Sie. Kommen Sie, nehmen Sie noch ein Geneva. Gerne. Und? Was ist das für ein Mann? Ein kleiner Geschäftsmann. Cora saß rittlings auf dem einzigen Stuhl, den das Hotel Roder Leo seinen Einzelzimmergästen zubilligte, und sah Blum beim Packen zu. Einzelgänger wie ich. Grauer Hut, grauer Anzug, graue Stimme. Import, Export. So einer kauft doch nicht einfach 5 Pfund Koks und mir nichts, dir nichts. Das gibt's doch nicht. Und zahlt in bar. Siehst du? Das ist es ja. Für dich hat das Wort Kokain eine ganz andere Bedeutung als für solche Leute. Geschenk der Götter, Coco, die weiße Lady, all dieser Zimt. Für normale Geschäftsleute ist Kokain eben eine Ware. Wie jeder andere auch. Normale Geschäftsleute handeln nicht mit Koksblumen. Das heißt schon normal. Da unsere Zeiten nicht normal sind, kannst du kaum von einfachen Geschäftsleuten erwarten, dass ausgerechnet sie als einzige normal bleiben sollen. Bei Heftklammern, Trockenfutter und Fahrradschläuchen. Nicht alle Leute, die einen grauen Anzug tragen, sind trottlige Spießer, liebe Cora. Warum bist du gestern einfach weggerannt? Kaum läuft es nicht ganz so, wie du willst, schon drehst du durch. Sekt oder Selters, sag ich immer. Na dann, Prost, Selters. Es ging auf Mittag zu und ein Streifen Frühlingssonne klebte seitlich am Dach. Cora war jetzt schon eine Stunde da und Blum wusste immer noch nicht, warum. Ich muss jetzt weg, Cora. Du wolltest mal, dass wir zusammenbleiben. Ja, das war bevor ich wusste, was dein Job ist. Glaubst du das wirklich? Ist zwischen uns nie etwas anderes gewesen? Ich glaub nicht mehr dran, Cora. Ich glaub nicht an uns. Ist das dein letztes Wort? Wir sind nicht auf der Bühne, Cora. Musst du eigentlich alles lächerlich machen? Ich glaube nicht, dass dein Part in dieser Sache besonders witzig war. Aber am Ende werde ich auch darüber lachen. Ich hab dich nicht verraten, Blum. Cora, ich will deine Geschichte jetzt gar nicht mehr hören. Als ich sie noch hören wollte, hast du gesagt, es gäbe keine Geschichten für dich. Du hättest keine. Und jetzt habe ich keine Lust mehr, sie zu hören. Und keine Zeit. Blum. Wie Blume ohne E. Dir fehlt aber mehr als nur ein E im Namen. Mir fehlt kein E und mir fehlt auch sonst nichts. Nur ein bisschen Geld, wie den meisten Leuten. Nun komm schon, Cora. Hau ab. Irgendwann gaben auch die Zähesten auf. Cora schlüpfte in ihren synthetischen Pelz. Dann holte sie ein Blatt Papier aus ihrer Umhängetasche, legte es auf den Waschtisch, sah Blum noch einmal an, eine Strähne von ihrem aschblonden Haar zwischen den großen grauen Augen, und verschwand. Er starrte auf die Tür. Komisches Mädchen, diese Cora. So sind sie alle. Erst sieht man in ihnen seine Träume, dann merkt man, dass sie ihre eigenen Stücke spielen. Er sah sich das Blatt Papier an. Es war eine Zeichnung. Zarte Striche mit Buntstiften. Da mixte er im Hawaii-Hemd in seiner Bar am Hafen die Drinks. Sogar die Markise ist da. Bahamas Bar steht über dem Eingang. Ein Papagei hatte sein Plätzchen auf dem Tresen zwischen dem Erdnussautomaten und dem Fässchen mit dem Rum. Das hat den Stil, der mir vorschwebt. Und auch Cora war zu sehen. Sie kam gerade die Stufen in den Schankraum herunter, winkte ihm zu. Und die Trinker am Tresen heben die Köpfe. Und Blum? Ich muss sagen, du überraschst mich. Der Blum, der die Zeichnung ansah, erkannte in ihnen alle, vor denen er geflüchtet war. Wenn du in Liebe Es regnete jetzt stärker. Der Kokskoffer glänzte vor Feuchtigkeit. Die Symbolik war allmählich unübersehbar. Das Rauschgiftgeschäft im Zoo. Direkt vor den Tierkäfigen schnappt die Falle vielleicht auch für mich zu. Dabei hatte sich der Kunde mit ihm im Reichsmuseum treffen wollen. Und der Zoo war Blums Idee gewesen. Da ist mein Mann hier schon. Vor den Vogelkäfigen. Der Geschäftsmann wirkte halb aufgelöst. Ihm saß der Hut ganz hinten auf dem Kopf. Der Schlips baumelte locker am Hals. Und mit der dunklen Brille sah er nur lächerlich aus. Da sind Sie ja. Ja. Ich hätte Sie fast nicht erkannt mit der Brille. Haben Sie das Geld? Sie sind gut hier im Koffer. Haben Sie gedacht, ich komme mit Pokerchips? Gut, gut. Dann zeigen Sie es mir doch mal. Nein, wir gehen ins Affenhaus. Da ist es trocken. Ich habe gehört, die Gorillas sollen hier wirklich enorm sein. Das also ist die Falle. Im Affenhaus. Oh. Nicht nur Link, auch noch abgeschmackt. Wenn der Mensch mit 50 ein Verbrecher ist, muss er dann mit 55 ein abgeschmackter Verbrecher sein? Ich habe eine bessere Idee. Wir gehen ins Raubtierhaus. Da haben Sie den letzten Arizona-Tiger. Auf gar keinen Fall. Ich kann den Gestank nicht ertragen. Jetzt hören Sie mal zu. Finden Sie das nicht allmählich ein bisschen lächerlich? Wir machen hier ein 50.000-Mark-Geschäft und Sie regen sich wegen dem Gestank im Raubtierhaus auf. Mir war Ihre Idee mit dem Zoo gleich unsympathisch. Gut. Dann gehen wir eben ins Reptilienhaus. Sie führen doch etwas im Schilde. Das Reptilienhaus. Warum ausgerechnet das Reptilienhaus? Haben Sie da Ihre Freunde postiert? Wollen Sie mir da das Geld abnehmen? Sagen Sie mal, und Sie reden mir von Misstrauen? Sie haben einen viel größeren Verfolgungswahn, Mann. Woher weiß ich denn überhaupt, dass Sie das Geld in dem Koffer haben? Hä? Gut. Aber ich sehe mich erst einmal im Reptilienhaus um. Sie verstehen, ich muss mich absichern. Ist ja gut, ist ja gut. Ich gebe Ihnen 5 Minuten Vorsprung. Dann komme ich nach. Ein Javaner knipste seine Braut vor den Flamingos. Im Regen und im diesigen Zwielicht wirkte er wie der einzige echte Exot in diesem dämmerigen Gehege voll Urwaldvieh und Dschungelfauna. Aber Blum brauchte nur den Musterkoffer anzusehen, um zu wissen, dass nichts exotischer sein konnte als ein Typ in einem durchnässten Bläser, der mit 5 Pfund Kokain in Rasierschaumdosen in den Amsterdamer Zoo ging, um sich endlich finanziell gesund zu stoßen. Es sei denn, ein Mann in einem Trevierer-Anzug und mit dunkler Brille, der das Reptilienhaus auf versteckte Schläge absucht. Wollen doch mal sehen, ob er wen gefunden hat. Aus dem Reptilienhaus strömte eine Schulklasse. Und Blum brauchte eine Weile, bis er durch den Eingang in das flache, längliche Gebäude gelangte. Blum tauchte ein. In den fauligen, schwülen Dunst, der die Aura der Nilbänke und Alligatorensümpfe simulieren sollte. Der Kunde war nicht zu sehen. Das Reptilienhaus war leer, bis auf einen einzigen Besucher. Wohl ein Krokodilfan. Der Mann stand vor dem Bassin mit den ganz großen Viechern. Blum ging hin. Der Gestank war überwältigend. Haben Sie einen Mann mit Hut gesehen? Er muss eben noch hier gewesen sein. Ein Bekannter von mir, verstehen Sie? Wir waren hier verabredet. Ja, da war ein Mann, dem offenbar die Luft hier nicht bekommen ist. Das geht manchen Menschen so. Er fing an herumzutoben. Sehr bedauerlich. Es waren Kinder dabei. Man hat ihn weggebracht. Aber ich soll Ihnen das hier geben. Der Mann drückte ihm einen Briefumschlag in die Hand und war im nächsten Augenblick verschwunden. Moment mal! Blum öffnete den Umschlag. Erwarte Sie morgen um 20 Uhr. Roxy Bar, Ostende. Mit besten Grüßen, Harry W. Hackensack. Vor 2 Wochen um diese Zeit bin ich mit Larry, dem Australier, zu Rossi gefahren. Madonna Salvani. Er holte das Marienbild aus der Brusttasche. Es war etwas feucht und roch schon leicht modrig. Immerhin hat es bis hierher gehalten. Das ist mehr, als man von manchen Menschen behaupten kann. Er steckte das Bildchen weg und gab dem Musterkoffer einen liebevollen Klaps. Du kommst bald an die richtige Adresse, Baby. Blum sorgt schon für dich. Bald haben wir es geschafft. So heiter hatte er sich schon lange nicht mehr gefühlt. Bonjour, s'il vous plaît. Blum gab den Koffer bei der Gepäckaufbewahrung im Bahnhof von Ostende auf. Jetzt habe ich also wieder einen Schein. Er steckte ihn zur Madonna in die Brieftasche. In Ostende herrschten heftiger Wind, Regenschauer. Sonnenrisse über der See. Eine Sealing-Fähre verließ gerade den Hafen. Blum lief an den Docks vorbei zum Fischerkai, hinter dem die Altstadt lag. Wisst ihr schon? Die Roxy Bar. Die Roxy Bar erwies sich als schäbiger Animierschuppen. Trübe Funzeln erhellten einen schlauchartigen Raum. Neben dem Eingang gab es eine Art Tresen. Zu beiden Seiten des Schlauchs Nischen mit Resopaltischen, Holzbänken mit durchgescheuerten Sitzkissen, Lämpchen mit Plastikschirmen. Die füllige Matrone hinter der Bar musterte Blum misstrauisch. Entschuldigung, ich habe gehört, hier gäbe es die beste Show in ganz Ostende. Sie schmeicheln uns, Mister. Darf ich fragen, wer Ihnen das gesagt hat? Ein Freund. Harry W. Hackensack, Amerikaner. Trägt immer so bunte Hüte und trinkt den Bourbon wie Wasser. Nein, ist mir kein Begriff. Wir sind heute Abend hier verabredet. Sie können uns doch einen Tisch reservieren, oder? Ja, wenn Sie einen Tisch reservieren wollen, müssen Sie auch zwei Mädchen reservieren. Tische gibt's nur mit Mädchen, aber warum nehmen Sie nicht gleich einen Tisch? Hm? Vielleicht ist später so viel Betrieb, dass wir ein bisschen knapp mit Mädchen werden. Na, kommen Sie. Amüsieren Sie sich lieber vorher. Wer weiß, was dann kommt. Na? Ha? Wie ist es? Ja, gut. Etwas Stimmung kann nicht schaden. Aber wenn der Amerikaner kommt, sagen Sie mir Bescheid, bitte, ja? Einen Wimpernschlag später erschien eine Eurasierin mit einem frisch eingeschenkten belgischen Bier für ihn und etwas Limonade für sich selbst. Ich heiße Mona. Mona, hallo. Mona war halb Chinesin, halb Französin. Und sie war von animalischer Schönheit. Ich komme von Saigon. Aha. Mein Vater, aber großer General in China. In China? Geht zurück nach Shanghai, um Vaterland zu retten. Wow. Nehme ihn gefangen, immer im Gefängnis. Wenn ich viel Geld habe, ihn befreien. Sie erzählte ihm, dass der General einmal einen Brief aus dem Gefängnis herausschmuggeln konnte. Einen Brief, den sie nach einem Jahr bekommen hatte. Und er hatte geschrieben, nichts sei verloren. Er habe sich im Gefängnishof eine Sonnenuhr gebaut. Und Vögeln habe er das Sprechen beigebracht. Und Ratten würden ihm Nahrung bringen. Und Blum, du das auch kannst du schaffen? Ja, wenn ich eine Tochter wie dich hätte, würde ich das auch schaffen. Und Mona lächelte. Es bildeten sich eigentlich nur zwei feine Rillen zu beiden Seiten des Mundes. Aber es war doch ein Lächeln. Wenn man sonst nichts laufen hatte, war auch das schon Glück. Was denkst du, Blum? Nicht Blum. Blum, wie Blume. Blum? Du wirst lachen, aber ich denke an Geld. Warum? Kannst du nicht bezahlen? Doch, aber sicher kann ich bezahlen, Mona. Dann, wir gehen in Ruhezimmer. Blum wehrte sich nicht. Und das Ruhezimmer war eine Überraschung. Dort, wo die Liebe gepflegt wurde, war die Roxy Bar ein netter altmodischer Puff mit rosa tapezierten Räumlichkeiten, wo weder mit Samtportieren noch mit türkischen Ottomanen noch mit Lüstern und goldgerahmten Lustspiegeln gegeizt wurde. Wenn schon am Mobiliar nicht gespart worden war, dann sparte Mona erst recht an nichts. Immer wieder entlockte sie Blum neue Gelüste und sie hatte sogar selbst Augenblicke der Lust und gab dann seltsame Laute von sich wie Vogelgezwitscher. Schließlich legte Blum schweißgebadet seinen Kopf zwischen ihre Schenkel auf ihren nassen Muff und war in Gedanken schon weit in China, als von irgendwo ein kalter Luftzug durchs Zimmer strich. Er machte die Augen auf. In der Tür stand jemand in einem weißen Anzug. Irgendwoher kenne ich den Mann doch. Dann drückte sich ein zweiter ins Zimmer, durch eine Tür in der Tapete. Der hatte eine Lederjacke an und kam ihm weniger bekannt vor. Im gleichen Augenblick schob Mona ihn von sich und entschwand durch die Tapetentür. Blum richtete sich auf und rieb sich die Augen. Den Kerl hatte er doch fast vergessen. Ich nehme an, du bist fertig, ja? Sagte Rossi und machte die Tür hinter sich zu. Rossi, du machst einen Fehler. Ist das alles, was du mir zu sagen hast? Ich habe das Kokain gar nicht. Warum lügst du, Blum? Ich... Seit Amsterdam haben wir dich die ganze Zeit beobachtet. Was? Der Koffer ist in der Gepäckaufbewahrung. Und der Gepäckschein ist in deiner Jackentasche. Seit Amsterdam beobachteten sie ihn. Also nicht seit Malta, nicht seit München, nicht seit Frankfurt. Und woher habt ihr gewusst, dass ich in Amsterdam bin? Amsterdam ist eine kleine Stadt, Blume. So etwas spricht sich sofort herum, hä? Kann ich mich ansehen? Ich bitte darum. Den Koffer hab ich zwar noch, Rossi, aber das Zeugs ist nicht mehr drin. Ey, komm, wer fährt denn schon mit Kokain nach Ostende? Alter, nein, nein, den Stoff habe ich Leuten in Amsterdam gegeben. Mich hat er zu nervös gemacht. Aha. Ist eben kein Spielzeug für Anfänger, hä? Sag mal, war das alles Absicht hier? Das Roxy? Mona? Darüber kannst du bis an dein Lebensende nachdenken. Allzu lange wird das damit nicht mehr dauern bei den Fehlern, die du machst. Aber was sind für Fehler? Ich meine, gut, zugegeben, vielleicht war es ein Fehler, den Gepäckschein aus deiner Perücke zu nehmen. Wie ich sehe, hast du sie ja wieder. Hey, die Perücke. Aber das hätte doch jeder gemacht. Dein größter Fehler war es, das Kokain nicht sofort zu verkaufen. Es hatte ja keiner Geld, Rossi. Und was hast du jetzt mit mir vor? Das kannst du dir doch denken, ha? Aber ich... Jetzt holen wir erst einmal zusammen das Köfferchen ab. Andiamo, Blumo. Als sie im Bahnhof angekommen waren, ging Rossi voran. Der andere Ithacker hielt sich dicht neben Blumen. In der Gepäckaufbewahrung holte Blum den Schein aus der Brieftasche und gab ihn dem Schalterbeamten. Ich habe kein belgisches Geld, Rossi. Daran soll unsere kleine Transaktion doch nicht scheitern, Blumo. Rossi zählte ein paar Münzen ab, während der Beamte den Musterkoffer auf den Tresen stellte. Blum griff nach dem Koffer. Los, Blumo, abmach's! Als sie sich umdrehten, entdeckten sie alle gleichzeitig den Mann, der den Ausgang blockierte und gerade seine Zigarette austrat. Das ist doch der Australier. Larry, was machst du denn hier? Schon setzte Blum sich in Bewegung, halt, immer noch Rico, mit dem halt Koffer. Ihn doch auf. Und dann passierte alles gleichzeitig. Stop. Rossis Partner versuchte, Blum aufzuhalten, doch Larry streckte ihn mit einem gezielten Schlag nieder. Ein bärtiger Mann in einem Regenmantel schnitt Blum indes den Weg ab und riss ihm den Koffer weg. Ein Polizist in Uniform erwischte Rossi am Ausgang. Blum wurde in ein Auto buxiert. Larry saß vorne. Neben Blum der Mann mit dem Bart und einem harten, ausdruckslosen Gesicht. Keine Handschellen? Aber wozu auch? Sie haben dich ja eh. Larry, der Oberbulle. Und mir macht er was von Vietnam vor. Als sie losfuhren, spürte Blum, wie er in ein schwarzes Loch rutschte. Alles gab nach. Kein Halt mehr. Er fiel. Er stürzte. Knast. Er wollte schreien, brachte aber keinen Laut heraus. Wie viel gibt's dafür? 3 Jahre? 8? 10? Der Wagen hielt irgendwo. Ein dunkles Viertel. Die Riesenkästen der leeren Hotelblocks. Sie gingen in einen der Kästen. Neonlicht, eine Halle, Teppiche, Kronleuchter, die Lounge. Das sind keine gewöhnlichen Bullen. Fahrstuhl, Korridor. Teppiche verschluckten die Schritte. Vorn weg der Bärtige in dem Regenmantel. Mit dem Koffer, dem Musterkoffer, dem Kokskoffer. Er machte eine Tür auf, winkte Blum. Warum muss man das eigentlich alles mitmachen? Auch durch diese Tür gehen? Ja. Sie stoßen ein. Da geht man eben. Doch wer saß da? Hackensack. Genau. Hackensack. Hackensack in Hosenträgern. Und kippt ein Glas Whisky. Ein giftgrünes Plastikhütchen saß auf Hackensacks Schädel und gab seinem Gesicht eine fahle, ungesunde Farbe. Blum Siegfried. Er hatte sich eine Lesebrille aufgesetzt und blätterte in einer Aktenmappe. Geboren am 29. März 1940 in Herne-Eickel. Ist da nicht das Zuchthaus in der Nähe? Na, ja, sehr egal. Von 1961 bis 1963 studierten Sie Kunstgeschichte und Volkswirtschaft in Berlin. Warum haben Sie Ihr Studium denn so schnell an den Nagel gehängt? Hat mir zu lange gedauert. Dann gingen Sie nach Wiesbaden und haben eine Galerie aufgemacht. Blum und Ploskowitsch. Aber die hielt sich nur 3 Jahre. Ging Ihnen das auch nicht schnell genug? Wir haben Konkurs gemacht. 1969 gaben Sie dann ein kurzes Gastspiel in Istanbul. Was war in der Zwischenzeit? Da nahm ich aktiv an der politischen Bewegung teil. Meinen Sie damit die Pornos, die Sie 1968 in Kopenhagen produziert haben? Aber warum stehen Sie denn die ganze Zeit, Mr. Blum? Larry, gib Ihnen einen bequemen Stuhl. Ihr beiden kennt euch ja wohl. Danke, Larry. Dann Istanbul, dann die Sache mit der Butter, dann Antiquitätengeschäfte. Und in letzter Zeit sind Sie dann ziemlich abgesackt. Mal hier was, mal da was, sogar gekellnert haben Sie. Und in Tanger und Tunis sind Sie dann so tief gesunken, sich von Touristinnen aushalten zu lassen. Auf solche Unverschämtheiten antworte ich nicht. Ende der Durchsage. Das brauchen Sie auch nicht. Ihre Geschichte spricht für sich selbst, Blum. Eine Geschichte, deren Ende vorhersehbar ist. Auf Malta sind Sie dann jedenfalls an diesen Rossi geraten. Ja, richtig. Durch Ihren Gehilfen hier. Ja. Ich habe Ihnen doch gesagt damals, dass ich Firmenberater bin. Natürlich berate ich nicht nur Firmen, die auf wirtschaftlichem Gebiet tätig sind. Nehmen Sie den Fall, mit dem wir uns jetzt befassen. Ich konnte der belgischen Regierung gerade einen großen Gefallen tun, indem ich dazu beigetragen habe, eine undichte Stelle in ihrer Rauschgiftfahndung zu schließen. Ja, und als Preisgeld überlassen die Ihnen meinen Stoff. Aber Mr. Blum, was ist denn auf einmal mit Ihnen los? Sie waren doch in Frankfurt bei der Firma. Sie haben doch angerufen und gebeten und gebettelt, dass wir Ihnen helfen, Ihre Investitionen zu schützen. Als Rauschgifthändler sind Sie eine ziemliche Niete gewesen. Das werden Sie doch zugeben. Den Rauschgifthandel überlässt man heutzutage wirklich den Profis und der Regierung. Ja, danke. Danke für Ihre Hilfe. Aber lassen Sie mich Ihnen etwas anderes erzählen. Jeder träumt doch von seinem eigenen kleinen Inselreich, wo er der Boss ist. Habe ich recht? Wenn Sie es sagen. Haben Sie mal was von Abaco gehört? Nein. Nein. Egal. Jedenfalls ist Abaco eine Insel der Bahamas. Und vor einigen Jahren gab es einen dieser idealistischen Millionäre, der sich gerne einen eigenen Staat zulegen wollte, um dann dort den Wohltäter zu spielen. Er hat damals einen unserer Top-Leute angeheuert, um die Insel von den Bahamas loszuschlagen. Hätte auch fast geklappt. Nur, dass der Agent wegen Watergate unter Verputz kam. Also fand die große Revolution von Abaco doch nicht statt. Schade. So eine eigene Republik zu haben, macht nicht nur Spaß, wissen Sie. Es ist natürlich auch eine äußerst lukrative Sache. Von den Briefmarken, über den Freihafen, bis zu den Casinos. Wissen Sie, worauf ich hinaus will? Das Einzige, was mich interessiert, Mr. Hackensack, ist, wozu brauchen Sie mein Kokain? In der Gegend, die wir uns ausgesucht haben, bedeuten 5 Pfund Kokain eine Menge Prestige, Mr. Blum. Hier bekommen Sie bloß Geld dafür. Hm. Aber dort verschafft uns das eine Basis für unseren Coup. Ach ja? Hören Sie, dann kaufen Sie doch das Kokain, Mr. Hackensack. Sie können es gerne haben. Ich mache Ihnen sogar einen schönen Rabatt. Schließlich kennen wir uns ja von Malta her. Sagen wir mal 50 Riesen, ja? Dollars natürlich. Ich nehme auch jede andere Währung, Mr. Hackensack, nur bar muss es sein. Blum, wir können Ihnen das Kokain doch gar nicht mehr abkaufen. Was soll das heißen? Wir haben es ja schon. Vielleicht solltest du ihm doch von dem Job erzählen, Harry. Larry hatte gesprochen. Blum hatte schon Angst gehabt, der Australier hätte seine Stimme verloren. Na schön. Ihre Vorstellung als Rauschgifthändler war ja nicht gerade umwerfend, Blum. Aber ich verkenne natürlich nicht, dass Ihnen diese 2 Wochen auch ein gewisses Recht auf eine Abfindung geben. Und Larry, der Sie ja besser kennt als ich, behauptet, wir könnten Sie bei unserem Coup gut gebrauchen. Bitte, Sie haben ein gutes Auftreten, auch einige Sprachkenntnisse. Und von Ihrer Tätigkeit als Kunsthändler und Pornoschieber wird ja auch noch etwas hängen geblieben sein. Also, wenn Sie wollen, können Sie bei uns anheuern. So, und jetzt hören Sie mir mal gut zu, Mr. Hackensack. Ich brauche keinen Job bei euch, klar? Und auf eure Insel kann ich auch verzichten. Ihr könnt doch auf jede Insel und auf jedes winzige Riff in dieser Welt und ihr macht doch immer wieder die gleiche alte Scheiße. Regierung, Mission, Krieg, aber nicht mit mir, Hackensack. Ich verzichte auf Ihre Macht und einen Job bei euch brauche ich schon mal gar nicht. Ich habe nämlich einen. Ich bin nämlich bei der Firma Blum angestellt, kapieren Sie das? Ich bin meine eigene Firma, meine Ein-Mann-Firma und wenn Sie... Was haben Sie denn bloß? Ich biete Ihnen die Chance Ihres Lebens, Mann. Ach so, ja? Wo denn? Als was denn bitte? Als Frühstücksdirektor auf Ihrem Abaco? Ich hab dir ja gesagt, Larry, der Mann ist unbrauchbar. Oh ja, ja. Da haben Sie völlig recht, Hackensack. Für Ihre Jobs bin ich unbrauchbar. Allmählich begreife ich, warum Sie den Stoff nirgendwo losgeworden sind, Blum. Ja? Mit Ihrem Gehabe. Nur, dass das klar ist. Das Kokain bleibt hier. Wissen Sie was? Betrachten Sie es als Honorar. Als Honorar? Sie wollten doch von mir beraten werden. Ich habe Sie beraten, Mr. Blum. Das Fazit meiner Beratung lautet, machen Sie Ihre Firma zu und fahren Sie zur Hölle! An der Tür sah sich Blum noch einmal um. Die roten Dosen glänzten im Licht. Sie haben sich gut gehalten. Aber das war auch alles, was er jetzt noch von ihnen sagen konnte. Draußen regnete es in dünnen Fäden. Die Wellen schlugen auf den Strand und schäumten über die Bojen, das Geröll, den Sand mit dem Kot und den Abfällen. Blum steckte sich die letzte Zigarette aus seiner Packung HB an. Manche Firmen gehen bankrott und andere machen weiter. Manche Menschen verlieren, aber damit haben die anderen noch lange nicht gewonnen. Der Schneemann. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Jörg Fauser. Zweiter Teil, Tiger in Arizona. Es sprachen Erzähler Udo Schenk, Blum Ingo Naujoks, Cora Birgit Minichmeier, Ted Simon van Parijs, Major Peter Matic, Huck Bodo Primus, Harry Helmut Kraus und viele andere. Ton und Technik Daniel Sänger und Waltraud Gruber. Regieassistenz Cordula Dickmeis. Hörspielbearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Südwestrundfunk 2010. Dramaturgie Uta Maria Heim.